Und so vieles tut heut weh. Wenn man sich damals geschworen hat, diesen Weg zu gehen. Hand aufs Herz, ich werde immer dazu stehen. Wir sangen unsere Lieder und schrien unsere Parolen. Und wer diesen Schwur vergessen hat, der soll den Teufel holen. Ich denke gern an diese Zeit. Ich denke gern an diese Zeit. Wir waren zu anbrei. Wir waren zu anbrei. Wir stellten uns den Kampf. Kämpfen heute noch dafür. Und Ehre heißt Treue. Und wir kennen keine Reue. Was haben wir Quatsch gemacht in so mancher dunklen Nacht? Gesoffen bis zum Zusammenbruch, wir haben nicht viel nachgedacht. Und die kleine Süße, du vergisst sie einfach nie. Doch ich muss dir ehrlich sagen, tomorrow belongs to me. Me. Ich denke gern an diese Zeit. Ich denke gern an diese Zeit. Wir waren zu anbrei. Wir waren zu anbrei. Wir stellten uns den Kampf. Wir kennen keine Reue. Und schau ich mich heute im Spiegel an und schau auf meine Arme, da muss ich ehrlich sagen, das ist manche kleine Narbe. Zeichen der Erinnerung, Zeichen einer geilen Zeit. Stoßen wir nun an, auf dass der Feind morgen um sein Leben schreit. Schreit, schreit, schreit, schreit. Ich denke gern an diese Zeit. Ich denke gern an diese Zeit. Wir waren zu andrei. Wir waren zu andrei. Wir stellten uns den Kampf. Kämpfen heute noch dafür. Und Ehre heißt Reue. Und wir kennen keine Reue. Du aus und am